Oder sagt ihr, er war eigentlich feige und er hat Angst vor einem vielleicht noch härteren Urteil? Können wir auch drüber reden, wie ihr wollt. Erster Anrufer ist eine Anruferin und sie heißt Rita und ist 49. Guten Morgen, Rita. Guten Morgen, Domian. Hallo, Rita. Ich rufe nicht wegen Uli Hoeneß an. Das ist auch völlig in Ordnung. Um was geht's Obwohl bei ich dir? das eigentlich fair finde oder eigentlich noch ein bisschen Respekt jetzt vor ihm habe, dass er es angenommen hat. Ja, das haben viele heute gesagt. Ich fand's auch gut, muss ich sagen. Ich hatte es eigentlich anders erwartet, dass er das durchhaut bis zum geht nicht mehr. Genau. Aber dann so zu sagen, okay, ich stehe jetzt dazu und ziehe die Sache durch, ist schon okay. Das ist in Ordnung, denke ich mal. So, jetzt aber zu dir, Rita. Ja, ich habe ein anderes Problem, ein ganz großes Problem. Und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mein Leben hat sich so im letzten Jahr total geändert. Ich bin verheiratet und habe 5 Kinder. Also wir haben vor ein paar Jahren schon mal gesprochen, als unser Ältester gestorben ist. Im Alter von 15 Jahren und das jährt sich jetzt im April zum 10. Mal. Und ich glaube, das ist auch, das kommt noch dazu. Wie alt sind die Kinder jetzt, die Die anderen sind Anna? 13, 15, 17 und 23. Ja, wir hatten jetzt letztes Jahr Silberhochzeit und das passte genau in die Zeit. Ich habe meinen ersten Mann wieder getroffen und bin fremdgegangen. Also da kommt ein ganz neues Thema dazu. Es ist nicht ausschließlich jetzt der Nein, Jahrestag der nein, Trauer, sondern du bist deinem Mann, von dem du die 5 Kinder hast, nein. Ja. bist jetzt fremdgegangen. Genau. Und Wer ist das genau? ja. Also mein erster Mann, also mit dem, ich hatte schon mal 3 Jahre eine Affäre mit ihm von 16 bis 19. Also ich war 16. Aber mit dem warst du nicht verheiratet, das war eine Affäre. Nein, nein, das war eine Affäre. Und aber es war meine erste große Liebe und mein erster Mann. Und ich glaube, das vergisst man nie. Ich weiß es nicht. Frauen denken da, glaube ich, ein bisschen anders. Den hast du nie aus dem Kopf verloren. Gab es denn in all den Jahren heimlichen oder ab und zu mal Kontakt miteinander? Es gab Kontakt, also es ist ein Verwandter, deswegen gab es immer wieder Kontakt. Ach, das ist sogar ein Verwandter. Inwieweit bist du mit diesem Mann verwandt? Also ein Onkel. Sein Onkel? Also er ist der zweite Mann von meiner Tante, aber ich Also, habe sie nie als Onkel gesehen, das war nie mein ja, Onkel. Ne? also kein Blutsverwandter. Nein, Nein. Wie alt ist der Onkel? er ist 15 Jahre älter als ich. Ja. Ist der Onkel denn mit der Tante noch zusammen? Ach, das auch noch. Deswegen, also wenn es jetzt irgendjemand wäre und der würde was erzählen, also irgendjemand, der fremdgehen will, also ich hatte ja immer Insiderwissen. Ich kannte die Familie ja bestens. Meine Kinder sind da gerne in Ferien gefahren und aber es war irgendwie so, zwischendurch war es dann okay, ich habe ja meinen Mann dann kennengelernt und Aber es gab so klassischen verwandtschaftlichen Kontakt. So Kaffee trinken, Geburtstag feiern und sowas. genau. Und Wie lange läuft das jetzt schon wieder? Jetzt aktuell? jetzt war es, also ist jetzt schon seit über einem halben Jahr vorbei und es lief ein halbes Jahr ganz intensiv. Ach so, es ist vorbei. Es ist vorbei. Es lief eine Weile Ja, wir intensiv. sind letztes Jahr in Urlaub gewesen, zu viert. Wir sind davor auch schon mal zu viert in Urlaub gewesen, wo nichts war. Ich Das ist hätte ja auch. Wahnsinn. Du bist mit deinem Mann und mit dem Onkel, deinem Liebhaber, heimlichen Liebhaber und der Tante in Urlaub. Genau. Das ist ja heftig. Wie hält man Ja, aber das denn aus? da war ja nichts. Ja, aber es schwirrt doch irgendwie in der Luft, oder? Nein, Nee. nein, überhaupt nicht. Okay, ihr wart im Urlaub und dann? Ja, und dann hat es aber da geknallt. Also ich denke mal, da muss ja auf beiden Seiten irgendwo die Bereitschaft auch bestehen. Ja. Denke ich auch, ja. Und Während des Urlaubs ist dann auch eine genau. Annäherung passiert. Ja. Eine richtige Annäherung mit Sex. Ja. Ja, Oh. so. Mehr oder weniger. Aber danach haben wir uns dann halt ein halbes Jahr sehr, sehr regelmäßig getroffen und sehr intensiv. Also ich sag mal, ich habe bestimmt 2000 Mails hier oder zig Telefonate am Tag und Wusste denn eigentlich dein Mann, dass du ganz früher mit dem schon mal was nein. hattest? Nein, Das sonst war wäre. das einzige Geheimnis, weil ich sah das irgendwie nicht ein. Ich denke, wenn du das jetzt erzählst, dann sitzt du da irgendwo in Sachen rum, die können nur schaden, weil ich sah da keine Gefahr mehr. Ja. Als es jetzt wieder neu aufgeflammt ist und ihr so heftigen Kontakt hattet, ist ich das jemandem aufgefallen? Ich hab das meinem Mann erzählt. Ah, der muss aus allen Wolken gefallen sein. Ja. Meine Frau hat mit ihrem Onkel was. Ja, ist auch. Aber er steht nach wie vor zu mir und ich kann da mit diesen Geheimnissen kann ich ganz schlecht leben. Weiß denn die Tante auch Bescheid? Die weiß mittlerweile Bescheid, weil er hat das natürlich nicht erzählt, aber es ist dann irgendwie alles, ja, was heißt komischerweise, es ist aufgeflogen. Ja, das sprengt doch die ganze Familie jetzt, oder? Ja. Und die will natürlich mit mir keinen Kontakt mehr haben. Verständlicherweise. Mhm. Ich habe mich auch bei ihr entschuldigt, aber es kommt überhaupt nichts, ich werde nur beschimpft. Warum ist es denn dann wieder zu Ende gegangen? Ihr, weil es aufgeflogen ist. Ach, deshalb? Ja. Und dann hat dein Mann dich auch unter Druck gesetzt? Nee, der hat mich überhaupt nicht unter Druck. Was ist das denn für ein Mann? Der hat gesagt, na, geh du mal weiter mit deinem Onkel ins Bett? Nein. Der leidet schon sehr, aber er hält trotzdem zu mir. Und ja, aber hätte er es denn auch noch eine Weile mitgemacht? Ich weiß es nicht. Es ist ja dann zu Ende gegangen. Ich weiß jetzt nicht, wie es weiter gewesen wäre. Aber ist es zu Ende gegangen, weil dein Mann gesagt hat, ich will, dass es zu Ende geht? Nein. Hat die Tante gesagt? Nicht, also von der anderen Seite. Ach so. Ach, dein Mann hat gar keinen Druck auf dich ausgeübt? Nein, gar nichts? Absolut nicht. Wie findest du denn das? Wenn er es getan hätte, wäre ich weg gewesen. Mhm. Das muss ich im Nachhinein sagen. Also ich schätze das schon sehr. Ich bin etwas irritiert, muss ich sagen. Ja, das sind viele. Wenn ich mich in ihn hineinversetze, was geht denn in dem Mann vor, der erfährt, dass seine Frau eine Affäre hat und dann auch noch mit einem Verwandten und dann sagt er nichts? Ja, aber es ist ja nicht irgendwie so, was sich gerade ergeben hat, sondern das war meine erste große Liebe. Und liebst du denn deinen Onkel immer noch? Bitte? Liebst du den Onkel immer noch? Welche Empfindung hast du für deinen Mann? Ja, das ist halt das Problem. Ich weiß es nicht. Wir haben vieles durchgestanden. Also wir kennen uns seit 26 Jahren. Wir haben viel mit den Kindern mitgemacht. Wir haben vieles Leid ertragen, als unser Fabian damals gestorben ist. Und das prägt ja auch so ein bisschen. Das schweißt natürlich zusammen sehr zusammen. Aber das andere ist halt eine hormonelle Geschichte. Auch das noch, ja. Gibt es denn noch Sexualität zwischen dir und deinem Mann? Im Moment nicht. Nein. Und als es das noch gab, vor einer Weile, wie war das? Kein Vergleich. Ich wurde gerade hellhörig, als du sagtest, wenn er mich unter Druck gesetzt hätte, wäre ich weg gewesen. Ja. Das heißt, so ganz elementar wichtig kann dir der Mann ja nicht mehr sein, abgesehen von den Verbindungen, die man aufgrund der gemeinsamen Vergangenheit hat. Ja, es ist so eine Sicherheit, so ein intensives Gefühl, aber ja gut, aber es ist ja vielleicht auch normal nach all den Jahren, wo ist denn noch dieses prickelnde oder die rosarote Brille nach so vielen Jahren? Ja, klar, natürlich. Und wenn man so viel Alltag und so viel Leid auch miteinander durchgestanden hat, verändert sich natürlich eine Beziehung. Und wenn man irgendwann Sehnsucht nach den Schmetterlingen hat und nach der ja und die Euphorie. die waren super da, die Schmetterlinge. Jetzt ist ja die Frage, wie das weitergeht. Ja, damit kann ich überhaupt nicht umgehen. Ich leide so sehr, ich bin in Behandlung, ich war in der Klinik, ich muss am Montag schon wieder in die Klinik. Liebt denn der Onkel dich auch noch? Ja. Habt ihr noch Mail-Kontakt miteinander? Nein, er darf nicht. Gar nichts mehr? Nein. Gab es denn mal so eine Überlegung, wir schmeißen alles über Bord? Ja. Du verlässt die Tante, ich verlasse meinen Mann und wir machen alles. Ja, aber er hat Angst, also er hat drei kleine Enkel und das wurde ihm irgendwie gesagt, also dann würden ihm die Enkel entzogen. Also ist er unglücklich jetzt? Er ist unglücklich. Du bist unglücklich. Du bist krank sogar darüber geworden? Ja. Und die Situation scheint ausweglos. Ja. Also er darf überhaupt nichts mehr. Er musste sein Handy abgeben, sage ich jetzt mal so. Also er hat sein Handy geändert, die Mailadressen. Und ich habe ihn noch einmal getroffen im November. Entschuldigung. Und da hat er mir nur gesagt, ich kann nicht. Er hat nicht gesagt, ich will nicht. Er sagte, es tut mir leid, ich kann nicht. Liebt er denn seine Frau irgendwie? Nein. Nein. Dann kann ich es nicht verstehen, Rita. Ich auch nicht. Dann kann ich es wirklich nicht verstehen. Und mit den Enkeln, das ist ja nicht nur eine Entscheidung seiner Frau, sondern auch eine Entscheidung seiner Kinder. Wenn er dich wirklich liebt, wenn er die andere nicht mehr liebt, wenn der leidet. Die Ehe war vorbei, das weiß ich. So, dann verstehe ich nicht, dass der zu dir nicht sagt, hier, komm, wir machen jetzt einen Reintisch und fangen neues Leben an. Ich verstehe es nicht. Aber ja, dann kommen dann die Ausreden und dann sagen meine Freundin zum Beispiel, das sagt der Edermann, so, ich bin zu alt und ich will dir das nicht antun und... Nein. Das sind alles feige Ausreden. Wenn der wirklich würde wollen, dann würde er auch können. Aber die Frage ist jetzt, was du damit machst. Du musst es akzeptieren. Und die Frage ist, wie du dein Leben weiterführst. Kannst du mit so einer Geschichte im Nacken und auch mit solchen Gedanken im Kopf fair und mit Rückgrat neben deinem Mann bleiben? Das ist total schwierig. Das ist total schwierig, ja. Oder wäre die Lösung vielleicht sogar, dass ihr eine Neuordnung eurer Verhältnisse überlegt? Ja. Damit du zumindest die Baustelle, sage ich jetzt mal so, dass du die schon mal bereinigt hast und alles andere wird sich ergeben. Dass ihr euch das ist total schwierig, weil ich denke, ich bin erstmal sehr, sehr christlich aufgewachsen. Ja, also von daher schon von der Moral her. Und ich möchte mir auch nicht sagen, nur weil du den einen nicht Christ nimmst, du den anderen. Also damit habe ich ein ganz großes Problem. Das heißt, in der Konsequenz, ganz klar ausgedrückt, müsstest du dich jetzt von deinem Mann trennen. Da musst du alleine ein neues Leben anfangen. Du musst mit deinem Mann ein Arrangement treffen, wie er das hinbekommt. Aber du müsstest einen eigenen Weg gehen. Das wäre die klare und saubere Lösung. Vergiss den ganzen Moralkram von der Kirche. Es geht um Ehrlichkeit. Ja, und das möchte ich auch. Ja, Ehrlichkeit sich selbst gegenüber und letztendlich auch Ehrlichkeit deinem Mann gegenüber. Aber das ist dann das Problem mit meinen Kindern. Ja, natürlich. Weil ich stehe auch da irgendwie in der Pflicht, weil ich denke, meine Kinder haben so eine schlechte Kindheit gehabt. Also einfach auch durch den Tod, durch den Bruder. Und das möchte ich denen nicht gerne antun, dass sie jetzt nochmal irgendwie so einen Knacks. Jetzt bin ich in einem Problem, wie ich so oft hier bin. Du weißt schon, unsere Zeit rennt weg. Ja. Ich möchte dir anbieten, dass das weiter im Hintergrund erörtert wird, ja, wegen der Kinder. Ich habe dir so meine spontane Einschätzung mal gesagt, was ich grob denke zu deinem Leben. Und ich glaube, dass das auch das Beste wäre. Sage ich jetzt mit Vorsicht. Liebe Rita, ja. Magdalena ruft dich gleich an. Gut, vielen Dank. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Viel Kraft. Tschüss. Danke. Ciao. Ja, danke. Tschüss. 0800 220 5050 ist Thomas. Thomas ist 39. Guten Morgen, Thomas. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Thomas. Kannst du mich verstehen? Oder ich habe hier den Hörer auf laut. Soll ich den ausmachen oder geht das? Also im Moment geht's noch ganz gut. Ja, wunderbar. Thomas, also, was geht's? Ich wollte einfach nur eine positive, lebensbejahende Botschaft absenden nach einem zerklüfteten Leben, dass es halt auch eine Nische gibt für jedermann, der sich halt wieder gut finden, zurechtfinden, im Leben wieder arrangieren kann. Ja. Und dabei hat mir ein Stofftier geholfen. Ein Stofftier? Ja, es ist also aus der Pokémon-Geschichte. Es ist ein Pikachu, der lebt bei mir, der ist 40 Zentimeter groß. Ich personifiziere ihn auch ein bisschen. Beschreibe mal für die Leute, die das nicht so kennen, diese Welt. Ja, also die Pokémon-Welt ist eigentlich ein Sammelkartenspiel gewesen, das wobei der die besseren, teuren Karten, die man zufällig kaufen kann und die besseren Karten findet, gewinnt. Und ja, da gibt es dann eine Arena, zwei Spieler spielen gegeneinander und es ist richtig ein Wettkampf. Und ich bin dann früher richtig gut gewesen darin. Ich habe also auch mit Leuten unter meinem Alter gespielt. Ja. Aber die waren da auch teilweise sehr ehrgeizig. Und auf einer Convention in Köln bin ich dann Nordrhein-Westfalen-Meister 2002 im Pokémon gewesen. Okay, aber jetzt zu dem Plüschtier. Ja, also das ist die Nummer 25 aus der Pokémon-Liste. Das ist Pikachu, den kennst du vielleicht. Das ist eine weltbekannte Marke mittlerweile, weil da so ein Merchandising dran hängt. Ich höre gerade, wir haben ein Bild. Ja, da ist er, genau. Sehr schön. Also, für ja, die, und ich persönlich Stopp. Für die Radiohörer, die das Bild noch nicht sehen können und nicht wissen, was das ist. Es sieht aus wie so ein kleiner, gelber, ja, im weitesten Sinne vielleicht wie ein Panda-Bär, ne? Mit so großen Kulleraugen und großen Ohren. Ja, es ist also aus der Edition heraus, ist es eine mutierte Elektromaus. Achso, eine mutierte Elektromaus, ja, okay. Und, die Gattung ist Strom, also der kann Stromstöße schießen und ist also elektrisch geladen. Wie, der kann Stromstöße schießen? Wo schießt er die denn hin? Das ist in der Pokewelt so. Es gibt da 7 verschiedene Kategorien: Pflanze, Wasser, Feuer, Strom und er heißt halt Elektrizität, ja. Das gibt's wirklich und das ist halt. Ja, Moment, aber dieses, was du da besitzt, das sendet keinen Strom aus. Nein, also das ist ein Stofftier, das einfach in der Edition vorkommt, weil ein Merchandise ist aus dieser. Also es ist ein ganz profanes Stofftier. Also für mich ist es mein WG-Mitkumpane und mein Freund und der mir im Leben sehr geholfen hat, ja. Thomas, jetzt haben wir geklärt, wie das Stofftier aussieht. Jetzt erzähl doch mal, welche Rolle dieses Stofftier wirklich nun für dein Leben. Wie groß ist das übrigens? Wie viel Zentimeter ungefähr? 30, 40 Zentimeter. Ah ja, okay. Also welche Rolle und welche Wichtigkeit dieses Stofftier in deinem Leben hat? Ja, also es ist einfach eine lebensbejahende Botschaft, die von dem ganzen Pokémon-Zeugs ausgeht. Ich bin der Trainer, ich trage eine Baseballkappe, genau wie der Junge in dem Comicfilm. Ja. Und das Stofftier findet dann den Weg zu ihm oder der Pikachu findet den Weg zu ihm. Und ja, komm, lass mal diese ganzen Geschichten raus. Ich will wissen, was dieses Tier für dich bedeutet. Ja, das ist einfach mein Liebling und der ist geil. Und ich finde ihn total klasse und wir lieben ihn alle. Und du hast ihn immer bei dir? Nicht immer, aber also er war schon im Auto dabei, er war in der Kneipe dabei. Ja. Ich personifiziere ihn auch arg, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie krankhaft mit umgehe, sondern die Leute, die bereite ich drauf vor und die akzeptieren es dann auch. Schläft er in deinem Bett? Nicht immer, nein. Sprichst du mit ihm? Ja, gerne, ja, ja. Was erzählst du ihm so? Der will halt immer mal Bier trinken, der will gern Pistazien essen und ich kann ihm halt alles anvertrauen. Es ist halt wirklich ein Puffer, es ist ein ja. Willkommener, fiktiver Bezugspartner im Leben, mit dem ich halt einfach keine unvorhergesehenen Sachen erwarten muss. Das ist ein überzeugendes Argument. Wir haben in dieser Sendung schon des Öfteren über Objektsexualität gesprochen. Hat das damit auch irgendetwas zu tun? Nein, also das ist ja ein Neutrum, ne? Mhm. Und ich habe selber eine glückliche Beziehung und ich würde einen Teufel tun, hier irgendwie da was rein zu sexualisieren. Ne? Was, also das würde ich mal weit von mir weisen. Du hast eine glückliche Beziehung mit einer Frau? Ja. Ja. Was sagt denn deine Frau, dass du so ein Stofftierliebhaber bist? Die habe ich alle daran gewöhnt und die finden das total lustig, weil ich denke mir ja auch immer neue Gags aus. Das ist ja so ein Running Gag. Ich mache dem mal manchmal, erlebt er irgendwas oder die wollen alle von dem wissen, was ihm passiert ist. Und der hat also auch so seine Ritualien und das ist halt alles einfach nur wirklich eine sympathische Sache, die das Leben erleichtert, ja. Und die Spaß und Freude macht. Ja. Und du hast gerade am Anfang des Gesprächs so einen Satz gesagt, aus dem ich schließen konnte, dass es dir mal schlecht ging und durch das Stofftier ging es dir besser. Habe ich das richtig verstanden? Also wir hatten früher auch mal psychoedukativ erarbeitet in einer Gruppe, dass Stofftiere tatsächlich helfen können, wenn man jetzt nicht zu viele besitzt. Das will ich nochmal einschränken, aber es kann tatsächlich sein, dass so ein fiktiver Bezugspartner, dass so ein Puffer, eine fiktive Gestalt, die man einbaut, ja. Jetzt besser als ein Doppelleben zu führen wie der Hoeneß, weißt du, dass dann halt... Also im Klartext, das hat dir seelisch geholfen. Leiter ist... Für die Beziehung, für die Familie, für die WG und für alles. Ja. Wo sitzt er so in der Wohnung, in der Regel? Auf dem Sofa, der arbeitet auf dem Sofa. Und wo ist er jetzt gerade im Moment? Auch auf dem Sofa. Guckt er uns zu? Oder? Ja, er guckt dir zu, ja. Was meinst du, was gerade in ihm vorgeht? Ja, er will jetzt Bier haben. Reichst du ihm dann wirklich real ein Glas Bier? Ja, ich trinke das dann selber, ne? Aber der kriegt das schon hingehalten, ja. Das ist ja so, wie die Mädels, die Kinder das mit den Puppen machen, ne? Die reichen dann ja auch irgendwie ein Glas oder und ein Stück Schokolade und essen das dann selbst hinterher. Warum nicht nach einem ernsten Leben im Alter einen kindlichen Schwank bewahren, oder? Natürlich, ich finde es wunderbar. Es macht das Leben besser, es ist auch akzeptiert. Ich bin jetzt auch nicht als Verrückter angesehen oder sowas, sondern ich wollte einfach nur eine Möglichkeit aufzeigen, dass es halt tatsächlich sowas gibt und dass das wunderschön ist. Ja, das ist wirklich interessant, weil du bist ein Kerl, du klingst auch sehr männlich und dass du so eine Leidenschaft hast, ist ungewöhnlich. Aber warum nicht? Ich finde das völlig in Ordnung. Ja, also ich stufe das auch als vollkommen harmlos ein. Die Resonanz gibt mir auch recht, ne, wenn man die Leute darauf vorbereitet. Und ich wollte einfach nochmal allen Leuten Mut machen, denen es halt auch schlecht geht. Das war jetzt nicht das einzige Mittel, das mir wieder half, aber es ist halt einfach eine schöne Sache. Und ich wollte einfach auch nochmal alle Leute, ja, sucht euch eine Nische und findet eine Nische, die lebenswert ist. Dann muss keiner so schlimm leiden, hoffentlich. Und so, das ist doch ein guter Tipp fürs Wochenende. Ich danke, dass du angerufen hast, Thomas, und uns von dieser netten Sache aus deinem Leben erzählt hast. Vielen, vielen Dank. Ja, ich danke dir auch, Domian. Mach's gut. Alles Gute. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Hier ist Friedhelm, 36. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Friedhelm. Weswegen rufst du an? Ja, weswegen rufe ich an? Es ist schwer, irgendwie einen Anfang zu finden. Ich habe mit deinen Kollegen gerade im Vorfeld auch gesprochen. Ja. Anfang März mein Mann verstorben. An Krebs. Ja. Jetzt am 1. März. Ich habe ihn jetzt diese Woche Montag beerdigen müssen. Ja. Friedhelm, kleine Bitte. Kannst du irgendwie den Hörer anders halten? Das klingt... Ja, nicht sehr gut. Dein Kollege hatte gerade schon das Problem, der hat mich nochmal angerufen. Mhm. Ist jetzt besser? Im Moment ist es sehr gut, ja. Ist dein Mann plötzlich an Krebs erkrankt vor einer Weile? Ja, erst vor einem halben Jahr haben wir die Diagnose bekommen. Welcher Krebs war es? Nierentumor. Mhm. Und hat Lungenmetastasen. Da waren die Lungenmetastasen schon da, wo man das diagnostiziert hat. Und ja, man kriegt so kalt die Diagnose dann gesagt. Mhm. Muss da noch zusagen, wir sind beide vom Fach, wir sind beide aus dem Pflegeberuf. Mhm. Er noch länger als ich, sag ich mal. Er ist mit 40 Jahren gestorben jetzt. Ja, das heißt, man konnte das beide sehr schnell einschätzen, was die Diagnose bedeutet. Ja. Ja, man hat uns das auch, also ich komme jetzt ja hier aus Ostfriesland und man hat uns nach Münster geschickt und in Münster hat man gleich gesagt, wir können für ihn nichts tun. Hm. Das heißt, man konnte keine Chemotherapie, keine Bestrahlung, keine Operation, nichts mehr machen? Nur eine medikamentöse Therapie, die so ähnlich wie die Chemotherapie ist, aber es 7 verschiedene Medikamentensorten und ja, dann hat man angefangen zu experimentieren im Endeffekt. Durch diese Medikamente hat er starke Nebenwirkungen gekriegt und hat letztendlich innerhalb der Zeit 45 Kilo abgenommen. Mhm. Noch, weil vorher hatte er schon 20 Kilo abgenommen, aber da waren es jetzt noch. Wie habt ihr jetzt diese letzten Monate, es waren dann ja nur noch Monate, die ihr zusammen verleben konntet, wie habt ihr die verlebt? Wie hast du sie empfunden, diese Zeit? Ja, ein Auf und Ab. Er hat immer, er selber war sehr tough und sehr tapfer. Er hat immer gesagt, ich kämpfe und ich weiß, wofür ich kämpfe für dich. Hm. Und ich will leben und dann kamen natürlich wieder Tage dazwischen, wo es ihm schlechter ging. Aber ihm war auch ganz klar, dass es keine Rettung mehr gab. Ja, das war klar. Aber man hat uns immer wieder Hoffnungen dann noch ein bisschen gegeben von einem Onkologen hier vor Ort, der auch 3 Praxen hier in der Gegend dann betreut, also ziemlich großen Patientenstamm hat. Der sagte, ja, mit einem Nierentumor hätte er Patienten, die über Jahre leben. Ja. Ja, an solche Hoffnungen hält man sich dann ja und klammert sich und denkt vielleicht bei mir auch dann. Ja, klar. Ist er denn in dem Moment für ihn so, dass er auch das gedacht hat? Natürlich. Ne? Ist er in den letzten Wochen oder Tagen ist er zu Hause gewesen? Ist er zu Hause gestorben? Es war alles sein Wunsch. Er wollte zu Hause bleiben. Mhm. Er hat mich gefragt, ob ich das kann. Mhm. Ansonsten wollte er in ein Hospiz. Ich habe aber gesagt, das ist dein Wunsch und dein Wille und den trage ich mit. Ja, und du kannst es fachlich ja sogar, aufgrund deines Berufes? Fachlich konnte ich das überhaupt nicht im Endeffekt. Da war der, das Profi-Sein war außen vor, weil beim Bewohner-Patienten, egal wie man es nennen will, ist das was ganz anderes, da hat man die Distanz noch zu. Jetzt war es bei ihm so. Aber dennoch hast du es gemacht und du hast ihn gepflegt bis zum Schluss. Ja, ja. Wir wohnen nicht alleine, muss ich dazu sagen, unsere Mitbewohnerin, sonst wäre das gar nicht machbar gewesen, weil zwischendurch bin ich arbeiten gegangen und wenn sie zu Hause war, sie hat das mitgetragen, dann haben wir uns abgewechselt, aber Hat er einen schweren Tod gehabt? Nein, letztendlich hat er selber bestimmt den Zeitpunkt. Also er hat mit der die letzte Woche vor seinem Tod hat er immer mehr abgebaut, keine Kraft mehr gehabt, die Luftnot nahm zu und hat dann samstags morgens zu mir gesagt, weil er dann auch nicht mehr richtig schlucken konnte und den Tee auch nicht mehr trinken konnte, da hat er zu mir gesagt, ich kann nicht mehr, ruf beim Palliativstützpunkt an, den wir mit im Boot hatten, von denen ich aber enttäuscht bin, weil die nicht gekommen sind, die gesagt haben, ich wäre vom Fach, ich könnte die Morphinspritzen geben, die für einen Notfall hier lagen. Und es wurde mir einfach auferlegt, ich sollte die jetzt spritzen. Hast du es denn gemacht? Ich habe morgens um 9:30 die erste Gabe ihm gegeben, so wie es abgesprochen war. Dann dämmerte er auch etwas ein, wurde mittags etwas unruhig. Ja. Da habe ich schon mal gedacht, er würde gehen. Weil er dann auf die Bettkante wollte und mir im Arm sagte, ich sollte ihn verzeihen. Er würde mich lieben. Für immer. Das ist jetzt sehr schwer für dich, das ist mir klar, wenn du das erzählst. Und dann ist er aber wieder beigekommen und nachmittags um 3:30, nachdem ich seine Geschwister angerufen habe und die Mitbewohnerin auch hier vor Ort war und wir dann ich ihm die 3:30 die zweite gegeben habe, Morphingabe, ja. Ist er dann abends um 7:20 eingeschlafen. Glaubst du, dass er dadurch eine Erleichterung, sprich einen schnelleren Tod hatte durch diese Spritzen? Durch diese Spritzen eine Erleichterung. Hm. Ja, einen schnelleren Tod auch wohl, weil es ist meistens so in dieser letzten Phase, dass ganz viele Patienten und Bewohner da auch mit geholfen werden, um dass sie ruhiger werden, dass sie loslassen können, dass sie keine Ängste haben sollen. Genau, genau. Und vor allen Dingen auch keine Schmerzen. Hat er dir noch etwas Besonderes gesagt zum Schluss, als er noch sprechen konnte? Zum Schluss, das waren die letzten Sätze im Endeffekt, diese Sätze, die du gerade gesagt hast. Die er mir persönlich gesagt hat. Er hat nachmittags nochmal nach Morphin gefragt, aber das war so die Situation war, wo ich mit ihm alleine war, wo er auf die Bettkante wollte, wo ich ihn auf der Bettkante sitzen hatte, in meinem Arm liegend, wo er dann auch einmal weg sagte, heute mittags um 12:30, das waren die letzten persönlichen Worte in dem Sinne. Was meinte er denn damit, verzeih mir? Ich schätze mal dieses, dass er jetzt aufgegeben hat zu kämpfen, weil er immer gesagt hat, ich kämpfe für dich. Ich habe die Kraft, das durchzustehen und ich kämpfe für dich, dass wir noch ein paar schöne Jahre haben. Verzeih mir halt, dass er jetzt doch aufgegeben hat. Ich habe nur gesagt, ich kann nicht verstehen. Ich wollte ihn nicht jetzt beunruhigen und sagen und festhalten und lassen und nicht loslassen letztendlich, weil die Luftnot und die ganze Woche vorher schon an den Füßen und an den Händen schon die Marmorierung anfingen, man sieht. Wie lange, Friedhelm, wart ihr zusammen? Wir waren jetzt, am 16.04. wären wir jetzt 9 Jahre zusammen gewesen. Und 7,5 Jahre waren wir dann jetzt verheiratet. Es ist ja, wie du es gerade gesagt hast und beschrieben hast, am 1. März gestorben. Am 1. März, ja. Gab es die Beerdigung schon? Die Beerdigung war jetzt Montag, am 10. Ja. März. Er hat ist eine normale Bestattung gewesen. Er ist nicht verbrannt worden? Er ist nicht verbrannt worden, ist alles nach seinen Wünschen gelaufen. Mhm. Er hat auch die Grabstelle im Endeffekt. Wir haben ein Familiengrab von meiner Familie. Mhm. Da ist er mit beigesetzt worden. Wie hast du die Beerdigung empfunden? Ja, das war ja eigentlich der erste Grund, warum ich eigentlich angerufen hatte. Aber jetzt hat sich das alles so ein bisschen geändert, weil ich da so über dieses Morphin sprechen wollte und dass ich da ein bisschen auch beunruhigt war und so. Aber ja, auf der Beerdigung waren 150 Leute. Mhm. In dem halben Jahr, wo es ihnen so schlecht ging, konnte man an einer Hand abzählen, an Freunden, was geblieben ist. Mhm. Ja, so und ist jetzt das. Und jetzt ist es genauso. Die kamen zur Beerdigung und jetzt kommen sie nicht mehr. Jetzt kommt keiner und es ruft keiner an. Also Gott sei Dank haben wir noch, bin ich jetzt nur noch meine Mitbewohnerin. Was meinst du, Friedhelm, wie oft ich das schon gehört habe? Ja. Das ist sehr traurig. Ich finde das sehr, sehr traurig. Ich finde, dass man als Bekannte oder als Freunde einem Menschen über einen langen Zeitraum beistehen muss, wenn jemand gestorben ist und nicht nur einmal zur Beerdigung zu gehen. Ja. Aber so sind die Menschen. Ja, die kommen dann auf einen zu und stehen vorm Grab. Es war ja, ich wollte das gerne auch, weil er das selber sagte, das tut dir gut, wenn die dir kondolieren und dir die Hand geben und Kraft zusprechen. Ja, aber dann kommen diese leeren Versprechungen und ich wollte ja nochmal kommen und konnte das aber nicht. Entweder kommen die Versprechungen, die Aussagen, ich wollte mal noch kommen, hab's leider nicht geschafft, oder es kommen die Versprechungen, wir machen dann demnächst mal was zusammen und man hört nichts mehr von den Leuten. Ja, genau. Ganz viele Sätze davon. Ganz viele Leute haben mir das gesagt. Na, und dann, Michael, das tut mir sehr leid, dass du deinen Freund, deinen Mann verloren hast in den jungen Jahren. Ja. Ich glaube, dass du alles richtig gemacht hast, wie du es beschrieben hast. Ich finde gut, dass er zu Hause war. Ich finde gut, dass du ihm auch die Spritzen gegeben hast. Das war alles ganz in eurem privaten, intimen Rahmen. Es ist alles so gelaufen, wie er es auch gerne gewollt hätte und gewollt hat. Ja. Das bringt einen Menschen nicht zurück, wenn man das denkt. Aber ich finde, es tut gut, wenn man das zumindest so sagen kann. Es wäre noch viel schlimmer, wenn man im Nachhinein sich Vorwürfe macht, ich habe den und den und den Fehler gemacht. Ja. Jetzt kommt die Zeit des Trauerns und des sich Verabschiedens, des Loslassens. Und das wird ein langer Prozess werden. Ihr hattet eine glückliche Beziehung. Ja, hatten wir. Ja. Das war wohl so, wir haben privat viel gemacht. Wir haben arbeitsmäßig den gleichen Arbeitgeber auch jetzt, die wunderbar mitgespielt haben, hervorragend, muss ich sagen, wenn was war. Die kannten die Situation, die haben gesagt, bleib zu Hause. Die haben mich jetzt diesen Monat auch komplett freigestellt und gesagt, du brauchst die Zeit, nimm dir die Zeit und du brauchst keine Angst haben um den Arbeitsplatz. Das ist ja auch schon mal sehr nett und sehr zuvorkommend. Ja, bloß man sitzt dann so hier zu Hause und was ich momentan ganz schlimm habe, wenn ich am Grab stehe, ich kann gar nicht weinen. Das ist aber auch normal. Das habe ich auch schon sehr viel gehört von Leuten. Es wird irgendwann, wirst du weinen können. Im Moment kannst du es noch nicht. Du wirst weinen können. Ja. Es sind Trauer, Phasen, sind ganz unterschiedliche Abläufe in unterschiedlichen Längen und Zeiträumen. Lieber Friedhelm, mein wirklich tief empfundenes Beileid und Mitgefühl möchte ich aussprechen. Und ich möchte dir gerne auch noch jetzt, damit das nicht so schnell zu Ende geht, noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Oder, ja. Wenn du das nicht möchtest, ich dränge es dir nicht auf. Also wie gesagt, ich wollte es einfach nur mal loswerden, dass man so, dass man so dann allein gelassen wird, dass vielleicht, wenn welche zuhören, die das auch in ihrem Umfeld haben, einfach mal ein Anstoß auch sein sollte, so nach dem Motto, Mensch, den Menschen das doch nicht so an. Ja. Der hat keine Pest, der ist nicht ansteckend, den kann man doch verdammt nochmal besuchen gehen und danach auch die Angehörigen, die sind auch nicht krank. Ja, das ist ja gut, dass du es dann so gesagt hast und auch nochmal als Aufruf, ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen. Ja. Dann wünsche ich dir sehr, sehr viel Kraft, Friedhelm, und alles Gute und Zuversicht für die nächsten Monate, die wirklich schwierig werden. Das glaube ich schon. gut. Alles Gute von Herzen. Danke fürs offene Ohr. Sehr gerne. Auf Wiederhören, Friedhelm. Gut. Tschüss. Tschüss. So, wir haben 1.34 Uhr und 34 Sekunden. Und ich möchte euch gerne unser Thema nächste Woche sagen. Das Thema nächste Woche heißt Feuer. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die schon mal Opfer einer Brandstiftung waren, die an schweren Verbrennungen durch einen Unfall leiden, die selbst ein Feuer gelegt haben. Dann mit Menschen, die durch einen Brand alles verloren haben. Und gerne mit Feuerwehrleuten, die uns von ihrem vielleicht schwersten und ergreifendsten Einsatz erzählen möchten. Also wenn ihr euch auch zu dem Thema Feuer bei uns melden wollt, dann macht das gerne unter domian@wdr.de oder ruft nächste Woche vor der Sendung und während der Sendung an. Unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Feuer. Jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht und hier ist Thorsten. Thorsten ist 27. Guten Morgen, Thorsten. Hallo Domian. Thorsten, schön, dass du da bist. Über was reden wir beide? Ja, also erstmal wollte ich noch was zu dem Höhne sagen, wo du das schon angesprochen hast. Also für mich ist das Urteil einfach zu milde, besonders wenn man dann auch noch hört, dass er Freigänger werden kann und dann halt den Tag über in seinem Haus am Tegernsee da verbringt und dann nur abends wieder zurück ins Gefängnis muss. Mhm. Also muss ich sagen, da weiß ich nicht, wo das dann wirklich noch so eine Strafe sein soll, weil er behält praktisch gesehen bis auf jetzt das erste halbe Jahr seinen Luxus und muss auch nicht die volle Strafe absitzen. Und ich bin der Meinung, er hat die Revision nur zurückgezogen, weil er ganz genau weiß, dass wenn das jetzt vor den Bundesgerichtshof gehen würde, dass dann noch eine viel höhere und härtere Strafe folgen würde. Diese Stimmen hörte man heute oft und das kann ja auch wirklich sein. Ich bin da auch hin und her gerissen. Auf der einen Seite denke ich, okay, jetzt hat das, er hat es jetzt akzeptiert, er zieht es jetzt durch. Andererseits hast du völlig recht, das ist schon alles sehr auf Watte gebettet, dass er gar nicht mal wahrscheinlich die ganze Strafe absitzen muss, dass, wie du es gerade gesagt hast, dass er Freigang hat, er kann tagsüber seine Villa verbringen, abends geht er dann mal ein bisschen schlafen ins Gefängnis und so. Ich weiß es nicht. Andererseits würden wir wahrscheinlich auch alle über ihn herziehen, wenn er weitergemacht hätte, dann würde man sagen, naja, er haut jetzt bis zum geht nicht mehr, wir versuchen alles rauszuhauen noch. Genau, aber wer weiß, vielleicht ist er auch wirklich dieses Bauernopfer, weil diese Summen, die da ja auf diesen verschiedenen Konten waren, da kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich alles sein privates Geld war. Ja, das ist ja sehr spekulativ. Es ist alles nicht durchschaubar, weil das Summen sind, die wir normalen Menschen uns überhaupt nicht vorstellen können, wie man mit solchen Geldern jongliert. Und er ist und bleibt ja ein steinreicher Mensch. Das heißt, wenn er diese Strafe abgesessen hat, ist er ein wahnsinnig reicher Mann nach wie vor und wird dann auch bestimmt wieder die Strippen ziehen. Genau, besonders, wie kann man bei einer Transaktion 300 Millionen verlieren und das soll sein eigenes Geld gewesen sein. Aber naja, aber das sieht sonst auch zu weit aus, glaube ich. Aber deshalb hast du gar nicht angerufen. Genau, ich habe halt angerufen, weil ich ein ziemlich großes Problem jetzt habe und wenn ich Pech habe, muss ich wahrscheinlich auch ins Gefängnis. Ach du je, wie viele Millionen hast du hinterzogen? Ich habe gar nichts hinterzogen, das nicht, aber ich war auf einer Party gewesen und ich bin Oi. Also Skinhead, Oi, Glatze ist klar, da wird auch verwechselt mit Rechtsradikalen. Genau, also Skinhead denken die meisten immer, das sind die bösen Rechten. Genau. Es gibt die bösen Rechten, aber es gibt auch die linken Skins. Ja, aber ich bin weder jetzt extrem links noch extrem rechts. Oi-Skin, das sind in England aus der Arbeiterbewegung entstanden. Genau, die ganz harmlosen, soliden Jungs. Genau, und das waren Schwarze, das waren Weiße, das war halt alles. Und ich weiß es noch von früher, ich weiß nicht, ob stimmt, ist das so, dass ihr erkennbar seid an den Schnürsenkeln? Ja, halt Boots, so Arbeiterboots oder so und dann halt weiße Schnürsenkel. Genau, so weiße kenne ich nämlich auch noch, ja, weiße Schnürsenkel. Ist aber mittlerweile ziemlich stark zurückgegangen auch. Und du hast auch eine Glatze, fast eine Glatze? Nee, ich habe komplett rasiert, wirklich richtig glatt. Ah ja, okay. Na gut, das ist ja dann so wie Glatze. Und auf jeden Fall, wo ich auf dieser Party war, ich war auf dem Weg nach Hause und irgendwie muss da vorher was gewesen sein, dass da eine Gruppe Rechtseingestellter halt einen ausländischen Mitbürger zusammengeschlagen hat. Mhm. Und auf dem Weg nach Hause liefen mir dann halt 4, 5 Mitbürger dann über den Weg und meinten, sie wüssten ganz genau, dass ich das gewesen war. Also ausländische Mitbürger liefen dir über den Weg. Genau. Die haben dich dann verdächtigt, dass du das gewesen bist. Nicht verdächtigt, die haben mich schon direkt beschuldigt. Ah, ja, ja. Also die haben mir das direkt unterstellt, haben mich auch gespuckt, haben mich getreten, haben mich geschubst und alles. Weil die Unterscheidung wahrscheinlich auch nicht machen können, wie die meisten nicht. Genau, und ich muss sagen, wenn ich zum Beispiel auf solche Partys gehe, klar, ich habe die Boots an, aber ich habe dann so eine total verwaschene und auch eingerissene Jeans an. Ich habe ein Hemd an und dann halt Hosenträger, wie man noch von früher kennt. Ja, hast du denn auch irgendwie so eine martialische Bomberjacke vielleicht angehabt? Nein, gar nichts. Nein. Sowas besitze ich gar nicht. Ja. Das ist es ja. Aber irgendwie haben die dich als Skin schon identifiziert. Genau, ja. Und haben mich dann halt da auch, wie gesagt, angepöbelt und auch sind, also haben mich auch angegangen. Und ich weiß jetzt nicht, ob die vorher schon die Polizei gerufen hatten oder ob die durch Zufall da vorbeikamen. Mhm. Und auf jeden Fall gingen die dann halt auch dazwischen. Und da hieß es dann von den Leuten, dass die ganz genau gesehen haben, dass ich das, also dass ich mit dabei war und dass ich das war, der auch getreten hat und so, obwohl das halt gar nicht stimmte. Ich habe halt auch meine Zeugen, die bezeugen konnten, dass ich auf dieser Party war. Mhm. Ich hatte sogar noch eine Eintrittskarte dabei, aber naja. Ja, jetzt wird die Zeit gerechnet. Wie lange warst du eben drum. Ja, ja. So eine Eintrittskarte, die könnte ja auch von vorher sein, weil da ist ja keine Abstempelung drauf, wann man verlassen hat. Das heißt im Klartext, du kannst es nicht richtig definitiv beweisen, dass du nicht dabei warst. Genau, ich habe halt nur die Aussagen von den Leuten, mit denen ich da war praktisch. Aber es hätte ja sein können, dass du dann, nachdem du rausgegangen bist, das doch gemacht hast. Deswegen muss man das zeitlich genau berechnen. Wann war die Tat, wann bist du rausgegangen und so weiter. Ja, das ist halt wirklich so die Sache, wo es dann auch kritisch wird. Und ich habe jetzt im Endeffekt 2 Anzeigen am Hals. Ach du je. Einmal schwere gefährliche Körperverletzung und Volksverhetzung. Warum irgendwelche rassistischen Parolen gefallen sein oder so. Anders kann ich mir das mit der Volksverhetzung nicht erklären. Also Volksverhetzung, die du angeblich gesagt hast, aber du warst es ja gar nicht. Genau, die ich angeblich nicht getätigt hatte. Jetzt sitzt du aber in der Falle wahrscheinlich. Genau, ich sitze jetzt in der Falle, weil ich bin ja in der Beweispflicht so gesehen, zu beweisen, passt auf, ich war das nicht, ich bin unschuldig. Und da sind 3 Zeugen, die sagen, du bist es. Mehrere wahrscheinlich. Mehrere. Also wie gesagt, diese 4, 5, die da waren, die haben das bezeugt und ich weiß nicht, wie viele noch. Und die wirklichen Täter, wo sind die? Keine Ahnung, die laufen wahrscheinlich irgendwo noch hier rum. Aber sonderbar ist doch, wenn du sagst, da sind nicht nur 3 Zeugen, sondern noch mehr. Können sich denn so viele irren, wird der Richter wahrscheinlich fragen. Ja, das ist ja das, was ich mich auch frage. Also mir wird das so nicht klar, wie das passieren konnte, weil ich habe auch deinen Kollegen schon gesagt, ich kann das gar nicht verstehen, weil ich selber auch viele Kollegen habe, die halt einen Migrationshintergrund haben. Da ist jetzt egal, ob hier Kroaten aus Osteuropa oder halt aus Südasien oder Südostasien. Also was dir? Ich habe einen Bekannten, der ist auch schwarz sogar und der sagt zu mir Bruder, wenn wir uns begrüßen mit Salam Aleikum, Aleikum Assalam, so. Also das ist kein Problem. Du kannst dem Gericht nachweisen, das wird nicht schwer sein, wenn man in deinem Umfeld forscht, dass du nicht aus der rechten Ecke kommst und kein rechter Skin bist. Das kannst du nachweisen. Genau, das könnte ich nachweisen. Dennoch, wenn die alle sagen, du warst es, ist es natürlich sehr, sehr schwierig für dich. Es kann ja sein, dass da so eine Massenhysterie bei denen auch entstanden ist, dass die es vielleicht auch gar nicht so hundertprozentig wissen, aber sich dann irgendwie gegenseitig hochgeschaukelt haben und gesagt, er war es. Ja, das wird wahrscheinlich so gewesen sein. Besonders, es spitzt sich hier ja auch im Ruhrpott im Moment richtig zu. Man hat das ja jetzt auch vielleicht mitbekommen in der Zeitung, diese Unterschriftenaktion gegen das Asylbewerberheim in Essen. Und ja, viele wird dann halt natürlich, gerade auch so aus der Punkszene, wird dann mittlerweile in die rechte Ecke gedrückt. Es gab da auch eine Politikerin von den Grünen, den Namen möchte ich jetzt nicht nennen, die hat gesagt, mittlerweile sind Links- und Rechtsextreme genau eine Einstellung. Ja, das ist aber ziemlich albern, ne? Ja, sage ich mal so spontan jetzt, ohne jetzt zu wissen, was die Frau damit meint. Und Punks sind gegen Ausländer, ist ja auch neu, ne? Ja, aber also, das ist halt dieses, weil aber, Oi kommt ja aus der Punk-Szene. Ja, ja, ich weiß das. So, und halt dieses mit Glatze und so, das haben ja die Neurechten, sag ich mal, weil Nazis kann man das nicht nennen. Nazi war früher und die gibt es für mich heute nicht mehr. Für mich sind das Rechtseingestellte. Gut, lass uns mal nicht so lange da philosophieren, sondern über deine Situation nochmal sprechen. Hast du einen Anwalt an der Seite? Ich habe einen Anwalt an der Seite, der hat auch die ganzen Schriftstücke, der hat das mit der Anzeige vorliegen. Was sagt der denn zu der Sache? Wenn ich ihn jetzt wortwörtlich wiedergeben soll, sagt er zu mir, Thorsten, du sitzt im Moment richtig in der Scheiße. Ach du. Weil, wie gesagt, ich habe nicht diese zeitliche Abgrenzung, ich habe nichts, was während der Tatzeit beweisen kann, dass ich wirklich da war. Und du kannst keinen Menschen irgendwie finden, der bezeugen kann, dass du da zur Tatzeit nicht warst. Kannst du nicht. Genau. Also ich habe meine ganzen Bekannten, mit denen ich natürlich auch auf der Party war, die sagen, pass auf, der war vom ersten bis zum fast letzten Moment war der da, durchgängig. Wir haben mit dem da gefeiert, wir haben mit dem die Musik gehört, wir haben gepokt. Und das ist natürlich auch so eine Sache, im Punk gibt es ja dieses Pogen, also Pogo, wo man gegeneinander springt und alles Mögliche. Und wo es natürlich auch blaue Flecke gibt. Ach so. So, und das wird mir natürlich dann auch zur Last gelegt, dass das ja Abwehrverletzungen sein könnten. Dieses wiederum könnte ein Rechtsmediziner aber relativ schnell analysieren, woher das kommt. Hast du dich mal untersuchen lassen vom Rechtsmediziner? Ich war bei meinem Hausarzt und habe den gefragt und ja. Nee, der Hausarzt. Flecke kann, sind natürlich mittlerweile auch schon weg, aber. Ach so. Ja, du hättest sofort zu einem Rechtsmediziner gehen müssen. Der Hausarzt kann das nicht. Ja, also mein Hausarzt, der hat natürlich auch gesagt, also der hat ein Schriftstück verfasst, dass es unglaubwürdig ist, dass dieses Abwehrverletzungen sein sollten, weil dafür sind die Stellen einfach, wie sagte der, zu unförmig oder so. Mensch, Thorsten, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du absolut hier die Wahrheit gesagt hast. Ich habe auch keinen Zweifel daran. Da kann ich dir nur wünschen, dass du da irgendwie durch ein Wunder jetzt, ne, durch eine gute Fügung, doch dein Recht bekommst. Weil sonst wäre das ja ganz schlimm, wenn du in den Knast gehst für eine Sache, die du gar nicht zu verantworten hast. Wann ist denn die Gerichtsverhandlung? Die Gerichtsverhandlung, die ist am 28. August. Das ist ja noch eine Weile hin. Genau, das ist noch eine Weile hin. Und ich habe halt auch das Glück, dass ich nicht in Untersuchungshaft sitze, weil ich glaube, dann wäre es recht vorbei. Natürlich. Also, ich drücke dir die Daumen, dass du zu deinem Recht kommst. Und vielleicht meldest du dich bei uns nochmal, wenn du es denn kannst, wie alles ausgegangen ist. Das mache ich sehr gerne. Ja, das würde ich mich sehr freuen, Thorsten. Ich drücke die Daumen und wünsche viel Glück. Danke. Und dir wollte ich nochmal persönlich sagen, du machst da echt einen super geilen Job. Also ich danke Respekt, dir, dass du das schaffst, dir die ganzen Probleme und so anzuhören und auch solche Hilfestellungen zu geben. Ich danke dir vielmals für die netten Worte, Thorsten. Vielen Dank. Genau. Gibt's vielleicht auch die Möglichkeit nach einer Autogrammkarte? Das gibt's natürlich. Dann musst du auflegen und wir rufen dich nochmal an. Alles klar. Alles Gute. Ja auch. Danke, tschüss. Ciao. 0800 220 50 50. Und hier ist Dilian. Das klingt ja fast wie Domian. Dilian, hallo. Hallo. 27 bist du. Genau, das ist richtig. Du klingst aber ganz merkwürdig. Hast du eine Freisprechanlage? Nee, ich bin auf mein Handy gerade. Ja gut, dann versuchen wir das mal. Kurze Frage zu deinem Namen. Was ist das für ein Name, Dilian? William, ein englischer Name. Ach, Dillian. Ah, ich verstehe. Ich dachte, es wäre irgendwas Kroatisches oder so. Dillian. Nee, wie Prinz William. Dillian. Wenn ich mit Vorname Dillian heiße, würde ich auch schicken. Dillian Domian. Okay. Dillian, weswegen rufst du an? Und zwar folgendes. Und zwar meine Freundin, mit der ich jetzt, die ich jetzt seit 5 Jahren kenne, mit der ich jetzt 4 Jahren zusammen bin, die hat eine Marihuana-Sucht. Ist auch ständig dabei, hat auch sehr viel Gewicht verloren, weil sie auch mit ihrer Mutter sehr viele Probleme hat. Mensch, Dillian, ich verstehe dich wirklich so schlecht. Das ist so eine schlechte Leitung. Bist du in einem Raum, der hallt? Ja. Kannst du mal irgendwie ein bisschen zur Seite gehen, wo es vielleicht nicht so hallt? Ist das so besser? Versuchen Sie mal. Also ich habe es gerade so verstanden, du hast eine Freundin, die sehr viel Marihuana raucht. Ist das richtig? Genau, das ist richtig. Wie viel raucht die denn pro Tag? Das, wenn man so sagt, so 3 bis 4 Gramm. Mhm. Wie lange schon? Seit 11 Jahren. Seit 11 Jahren schon? Ja. Da ist sie doch völlig gaga immer, oder? Ja, das kommt drauf an. Also ich bin so der Meinung, wenn sie jetzt nichts hat, dann wird sie mal durch und ist sie mal voll. Ich sag mal, sie ist jetzt in einer ganz anderen Welt, wie wir zurzeit sind, die wir nichts nehmen zu uns. Du nimmst gar nichts? Nein, ich nehme gar nichts. Ja. Aber wie hältst du das denn mit so einer Frau aus, die ständig irgendwie auf Trip ist? Na, Trip nennt man das nicht, aber die ständig irgendwie in einer anderen Welt lebt. Ja, ich kenne sie ja nicht anders. Ich habe sie so kennengelernt, wie sie schon so war. Wie lange bist du mit der zusammen? Seit 4 Jahren jetzt. Boah. Ja, aber hältst du das denn aus? Ja, es ist sehr schwer. Ne? Ich habe auch sehr viele Probleme jetzt dadurch gekriegt. Ich habe auch deswegen auch meine Arbeit verloren, weil ich mich um sie kümmern muss, weil sie auch dadurch eine Angst für sie gekriegt hat. Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht, Dillian. Sag's nochmal. Wir versuchen nochmal. Den letzten Satz nochmal. Ich dachte, weil das ist auch sehr schwer für mich, weil wir doch dadurch eine Angst vor dir bekommen. Dillian, ich mache einen Vorschlag. Wir versuchen das nochmal mit der Leitung. Ich glaube, das ist für die Zuhörer und für mich. Ich kann dich nicht richtig verstehen. Wir versuchen es nochmal, okay? Leg du mal bitte auf und die Regie ruft dich gleich nochmal an. Okay? Alles klar. Bis gleich, ciao. Hoffentlich geht das auch mit einer neuen Leitung, wenn es nicht am Handy gelegen hat. Manuel, 17, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Manuel. Dich verstehe ich gleich besser. Um was geht's? Ja, also ich wollte mit dir über mein Stottern sprechen. Über was? Über mein Stottern. Ach, Stottern. Ah. Ja. Wie lange stotterst du denn schon? Also es hat angefangen, als ich 5 Jahre alt war. So lange? Ja, 12 Jahre jetzt. Was ist für dich besonders belastend an dem Stottern? Also, dass ich dadurch nicht so viele soziale Kontakte habe. Mhm. Und ja, und endlich, das war's auch schon. Mhm. Ja. Gehst du noch zur Schule? Ja. Wie geht denn das in der Schule so mit dem Stottern? Also im ersten Halbjahr von der 5. Klasse haben die mich noch gemobbt deswegen. Mhm. Aber seitdem eigentlich kommt gar nichts mehr. Hör mal, ich muss dir mal sagen, das geht aber relativ gut. Du, ja, so ein bisschen höre ich das auch schon, aber ich habe aber schon mit ganz anderen Stottern gesprochen, wo man sich sehr konzentrieren muss. Du kannst ja schon deine Sätze klar sagen, mit einem bisschen Unterbrecher, aber das da, so schlimm ist es ja auch nicht. Also mir macht's gar nichts aus. Mhm. Hast du denn im Laufe dieser vielen Jahre mal irgendwo eine Therapie gemacht gegen das Stottern? Ja, also in meinem 15. Lebensjahr habe ich jetzt 12 Jahre diese ambulanten Therapien gemacht. Über 11 Jahre? 12 Jahre. Ach, 12 Jahre ambulante Therapien? Ja. Und seit 5 Wochen mache ich in Bonn eine stationäre Therapie. Ja, in Bonn. Bist du jetzt im Moment auch? Nee, das ist jetzt die 5. Woche ist jetzt heute rumgegangen. Ah ja. Mhm. Und das war die erste Phase. Was haben die denn in dieser Therapie da in Bonn mit dir gemacht? Also in den ersten 2 Wochen haben wir den Angstabbau gemacht, also was wir auch unter Stottern am Telefon zeigen können und auch fremde Personen ansprechen auf der Straße. Mhm. Ja, und dann sind wir halt auch noch in Läden gegangen und haben da noch irgendwas gefragt. Ach so, so richtig Training so im Alltag. Genau. Mensch, Manuel, wie mutig von dir, dass du jetzt hier anrufst. Da werden deine Therapeuten aber stolz auf dich sein. Ja. Super. Also, das war so richtig Alltagstraining. Ja. Ist diese Therapie auch verbunden mit, dass man so besondere Atemtechniken vielleicht erlernt, um das Stottern zu unterdrücken? Ja, nämlich also, du hörst ja, dass ich gerade in so einer Technik spreche, die Stotterkontrolle. Ja. Und die bin trotzdem ein Stotter. Also, wir wissen ja, bei welchen Wörtern wir stottern müssen. Mhm. Und dann verwenden wir die Technik vor den Wörtern, damit wir die nicht stottern. Ja. Hast du den Eindruck, dass diese Therapie jetzt, du warst ja schon lange auch vorher in Therapien, dass dir das hilft? Geht es dir heute besser als noch vor ein, zwei Jahren? Ja, also als ich 5 Jahre alt war, da habe ich viel, viel mehr gestottert als heute. Mhm. Und ja, also über die 12 Jahre ist es schon besser geworden. Es geht voran. Jetzt fällt das Stottern ja nicht so einfach vom Himmel. Das hat man ja nicht einfach so. Ja. Meistens haben das ja Menschen, weil sie irgendwie mal was Furchtbares erlebt haben und Angst gehabt haben. Kannst du dich erinnern, was es bei dir war damals als Kind? Also die Therapeuten haben gesagt, dass das Stottern neurologische Gründe hat und ich irgendwie durch einen Unfall von früher oder so kommen kann. Ach, durch einen Unfall? Nee. Nicht durch einen Unfall, sondern durch neurologische Gründe. Durch neurologische Gründe, also gar nicht mal durch ein, dass es nicht seelisch bedingt ist, dass du, sondern dass es ein neurologischer Vorgang ist. Ja. Jetzt warst du 5 Wochen in der Klinik. Wie geht's jetzt weiter? Also, das war jetzt die erste Phase. Mhm. Und die zweite Phase beginnt vom 26. Mai bis zum 13. Juni. Mhm. Und dann lernen wir da das Fluency Shaping. Was lernt ihr da? Das Fluency Shaping. Das habe ich jetzt immer nicht verstanden. Ja, das Fluency Shaping. Ist das ein englisches Wort? Ja. Achso. Okay, das ist eine bestimmte Methode dann, oder wie man... Ja, genau. Und das Ziel ist irgendwann, dass du dann sagst, dass du wirklich fast stotterfrei sein wirst. Ja, also das Stottern ist nicht heilbar. Aber sehr reduzierbar, ne? Ja, mhm. Genau. Und durch dieses Fluency Shaping, also da verbindet man die Wörter in dem Satz sozusagen mit einem Luftzug. Also man holt Luft und dann sagt man den Satz und dann... Ja. Das hat mir auch schon mal ein Stotterer hier erzählt. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt. Genau. Das war so ein... Der rief an, da hat der wahnsinnig gestottert. Wir konnten uns kaum unterhalten. Oder ich habe ihn kaum verstanden. Und dann rief er nach, ich weiß nicht, einem halben Jahr oder Jahr nochmal an und hat diese Methode gelernt und hat fast sauber gesprochen. Da war ich völlig baff. Super war das. Wann das war? Ja. Ah, das ist schon viele Jahre her. Jetzt kann ich hier gar nicht mehr so genau sagen. Keine Ahnung. Okay. Wie reagieren denn, du bist 17 Jahre alt, da guckt man sich auch gar nicht mal nach den Mädels um. Wie reagieren die Frauen auf einen jungen Mann, der nicht so ganz flott sprechen kann? Naja, also in der 5. Klasse und in der 6. Klasse, da habe ich auch mal versucht, ein Mädchen anzusprechen, aber die wollte irgendwie ich. Mhm. Mit mir zusammen sein oder so, aber ich weiß nicht, ob das an meinen Stottern lag. Nun ist 5. und 6. Klasse ja schon lange her. Ja, aber seitdem ist nichts mehr gelaufen. Nö. Hast du auch Hemmungen deshalb, Mädchen anzusprechen? Das könnte sein, ja. Ja. Ja. Aber du bist ja sehr fleißig und tapfer und arbeitest an dir, sodass das offensichtlich und hoffentlich dann irgendwann gar kein Problem mehr sein wird. Was ist denn dein Berufswunsch? Wo soll es da hingehen? Also ich wollte eine Ausbildung als Journalist Kaufmann machen. Als Kaufmann? Ja, dann als Kaufmann. Ja, als Kaufmann. Ja. Mensch Manuel, also nochmal dickes Kompliment, dass du hier angerufen hast. Dankeschön. Das ist wirklich toll, das sage ich jetzt nicht einfach nur so. Ich ermesse, was das bedeutet für jemand, der stottert, hier zu sprechen, vor so vielen Menschen. Du unterhältst dich ja eben nicht nur mit mir, sondern da hören ja so viele andere auch zu. Das ist ganz toll. Das musst du deinen Therapeuten erzählen, dass du das geschafft hast. Und und du hast es gut gemacht. Und wenn du so weitermachst, bin ich sehr optimistisch, dass du es schaffen wirst, fast stotterfrei zu werden irgendwann. Mhm. Viel Glück und ich drücke dir die Daumen. Alles Gute, mein Lieber. Dankeschön. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche in der Technik. Heute Tim Donke. Und es bleibt noch ein bisschen Zeit, dass ich euch sagen kann, was unser Thema, ich sage es euch nochmal, was unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, unser Hauptthema nächste Woche ist das Thema Feuer. Ich möchte von euch Geschichten hören oder Erlebnisse, die ihr mit oder wegen Feuer erlebt habt. Jetzt wünsche ich euch erstmal ein sehr schönes Wochenende. Wir hören und sehen uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann traditionell wieder mit einer freien Themennacht. Und den Dillion höre ich gerade, den nehmen wir Montag dran. Bis dann. Tschüss zusammen.